Nick Vinini. Geben, ich liebe sie. Kleben an einer fremden Welt. Leben, wenn keine Zahlen mehr erzählt. Es ist leicht vorzugehen, es ist leicht zu verstehen, denn das Tod steht weit offen. Lachen über uns und sie. Es ist leicht vorzugehen, es ist leicht zu verstehen, denn das Tod steht weit offen. Es ist leicht vorzugehen, es ist